Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es um was sehr Naheliegendes. Es geht um etwas, was uns sehr, sehr, sehr betrifft, was uns antreibt, was uns antreibt, in der Tat uns antreibt, uns Lebewesen antreibt, was die Vorgänge auf der Erde antreibt, was die ganzen Vorgänge in der Umgebung der Erde antreibt. Es geht um die Sonne. Ja, jetzt werden Sie sagen, die Sonne haben wir doch schon viele Sendungen hinter uns, da müssen wir doch noch nicht nochmal drüber reden. Doch, es gibt in der Tat einige neue, interessante Erkenntnisse über die Sonne und darüber möchte ich gerne was erzählen. Es geht um die Frage, ob die Sonne etwas Besonderes ist. Ja? Ist die Sonne irgendeine Ausnahme unter den Sternen oder ist sie eigentlich ein Otto-Normalverbraucher unter den Sternen? Ist da irgendwas Besonderes an dieser Gaskugel, die sich in einem Abstand, das können wir ja schon mal sagen, von 150 Millionen Kilometer, also 8 Lichtminuten Entfernung von der Erde bewegt. Machen wir erstmal einen Steckbrief. Was ist die Sonne? Das ist die Sonne. Die Sonne ist ein Gasball. Sie hat eine Ausdehnung, einen Radius von 109 Erdradien, also 696.000 Kilometer. Sie dreht sich, aber dazu kommen wir später nochmal. Also sie ist vor allen Dingen ein Gasball, das heißt, sie ist ein Apparat, der nichts anderes tut, als Wasserstoff in Helium zu verwandeln. Bei diesem Prozess verliert sie Energie und damit verliert sie Masse und das produziert ihre Leuchtkraft. Und von dieser Leuchtkraft leben wir. Das ist zunächst einmal das ganz Allgemeine zur Sonne. Die Sonne ist aber nicht nur ein Gasball, sondern ein ruhiger Gasball, sondern sie dreht sich. Das, was Sie auf diesem Bild nicht sehen können, ist ihre Drehung von 2 km/s. Das heißt, sie braucht am Äquator 25 Tage für eine Umrundung und an den Polen etwas mehr als 30 Tagen. Das ist die Sonne. Was passiert denn jetzt genau innen drin, in diesem Gasball, der hat einen Abstand von 8 Lichtminuten, das heißt, das Licht braucht 8 Minuten, um von ihr zu uns zu kommen. Wie ist das Licht nochmal entstanden? Ach so, ja, genau. Ich sprach eben schon davon, Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium. Dabei wird Energie frei. Diese Energie braucht einige Zeit, um aus dem Innern der Sonne an die Oberfläche zu kommen. Aber von der Oberfläche bis zu uns braucht es nur 8 Minuten. Also wir haben offenbar einen angenehmen Abstand. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Wir sind in der bewohnbaren Zone des Sonnensystems. Was ist da passiert in der Sonne? Oder was passiert da immer noch? Gott sei Dank, kann man nur sagen. Nun, in der Sonne passiert etwas Merkwürdiges. Zwei Teilchen zum Beispiel, was heißt zum Beispiel? Wasserstoff sind nun mal einzelne Teilchen. Die sind, wie sind sie geladen? Sie wissen es alle, positiv geladen. Das sind Protonen. Ja? Man bringt also Protonen, im Innern der Sonne bringt ein Vorgang Protonen dazu, miteinander zu verschmelzen. Und jetzt kommt, das müssen Sie sich merken, das müssen Sie wirklich merken, das ist unglaublich. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, das wissen Sie natürlich, ja. Also wie kommt es, dass zwei Protonen miteinander ein neues Element bilden, ja? Beziehungsweise insgesamt dann 4 Protonen zusammen ein neues Element bilden, nämlich aus Wasserstoff zu Helium werden? Was passiert da? Das ist ja diese abstoßende Kraft, die ist ja gewaltig. Das wissen wir ja. Gleichnamige Ladungen stoßen sich ja ab. Nur ein einziger Zusammenstoß, nur einer. Einer von einer Trillion Zusammenstößen von Protonen im Innern der Sonne ist wirklich tatsächlich ein Verschmelzungszusammenstoß. Alle anderen sind überhaupt keine Verschmelzungszusammenstöße. Und nur weil die Effizienz dieses Prozesses so gering ist, lebt die Sonne so lange. Das ist aber nichts Besonderes. Die Sonne wird eine Lebensdauer haben von 10 Milliarden Jahren, das ist überhaupt nichts Besonderes. Alle G-Sterne, die Sonne ist ein sogenannter G-Stern, können sich gut merken, ein guter Stern, weil sie ein Stern ist, der zum Beispiel Leben in seiner Umgebung tatsächlich auch möglich macht. Alle G-Sterne leben ungefähr 10 Milliarden Jahre. Woran liegt das? An ihrer Masse. G-Sterne sind eben Sterne von der Art der Sonne. Die haben eine Sonnenmasse. Und wie schwer ist die Sonne? 10 hoch 30 Kilogramm. Das heißt, das sind also flotte 10 hoch 57 Protonen sind da zusammen in diesem Ding. Ja. Mindestens. Das ist das Minimum, was ein Stern haben muss, damit er überhaupt zum Stern wird. Auch das ist also nichts Besonderes. Die Sonne ist offenbar kein besonderer Stern in dem Sinne, dass sie ein Stern ist. Das muss sie sein. Sonst wäre sie kein Stern. Aber die Sonne hat ganz andere Eigenschaften, die sehr besonders sind. Da muss ich einen Moment raus in die Milchstraße. Ich muss eigentlich noch weiter zurück. Ich muss in den Urknall. Tut mir leid, wir müssen immer wieder von vorne anfangen. Das scheint ein Prädikat dieser Sendung zu sein. Wir müssen immer wieder von vorne anfangen. Wir müssen an den Urknall zurück. Ganz kurz rekapitulieren. In den ersten 3 Minuten nach dem Urknall entstanden die ersten Elemente Wasserstoff und Helium. Und alle weiteren Elemente sind in Sternen entstanden. Okay, also, als die Milchstraße entstand, Als die Milchstraße entstand, da gab es also ein sehr intensives Sternenwerden. Das Gas wurde am Anfang sehr, sehr schnell in Sterne umgewandelt und so entstand im Innern der Milchstraße eine hohe Sterndichte. Und wo viele Sterne entstehen, entstehen auch große Sterne. Große Sterne neigen dazu, als Supernova zu explodieren. Und was passiert in Sternen? Ich habe es ja eben schon gesagt, alle schweren Elemente als Helium werden in Sternen erbrütet. Das heißt, wenn Sterne explodieren, dann bringen sie die schweren Elemente ins Universum zurück. In einer Scheibengalaxie bedeutet das, die schweren Elemente werden durch die Explosionen im Zentrum in die Atmosphäre der Milchstraße gehoben und dann fallen diese schweren Elemente, nachdem sich das heiße Gas, diese Sterne sind ja heiß, wenn sie explodieren, das heiße Gas kühlt sich wieder ab und die Elemente regnen in die Scheibe herunter. Okay. Sind Sie noch da? Also die Elemente regnen in die Scheibe herunter. Die Sonne ist heute ja in der Scheibe. Im Abstand von 27.000 Lichtjahren vom Zentrum bewegt sich heute die Sonne mit einer Geschwindigkeit von 220 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum der Milchstraße herum. Und die Frage ist, ist die Sonne an diesem Ort, also an dem Abstand von dem Zentrum der Milchstraße entstanden oder nicht, kann man das festlegen. Natürlich ist durch das Regnen der Elemente, der schweren Elemente, hat man sozusagen, die Astronomen, wie Sie ja wissen, reden bei schweren Elementen, bei Elementen, die schwerer sind als Helium, immer von Metallen. Deswegen ist die Häufigkeit von schweren Elementen in der Astronomie die sogenannte Metallizität. Also für uns, ich habe es ja schon oft genug gesagt, ich wiederhole es aber nochmal, ist auch Fluor ein Metall und Chlor ein Metall und Stickstoff und Sauerstoff und alles. Was eigentlich, also alle Chemikerinnen und Chemiker mögen mir verzeihen, wir reden in der Astronomie von Metallen, wenn etwas schwerer ist als Helium. Diese Metallizität, die wird sich natürlich verändern, je weiter ich also vom Zentrum der Milchstraße entfernt bin. Draußen sollten ganz wenige Metalle sein und irgendwie wird es so ein, es wird so ein Profil, so ein Metallizitätsprofil geben. So, und jetzt kommt's. Die Sonne, unsere Sonne, hat für den Platz, an dem sie heute in der Milchstraße ist, also diesen Abstand von 27.000 Lichtjahren vom Zentrum, hat die Sonne für ihr Alter, und woher wissen wir ihr Alter? Nun, wir wissen ihr Alter, erstens von Sternentwicklungsrechnungen, das ist noch nicht so wirklich überzeugend, aber zweitens von den Meteoriten. Denn die Meteoriten gelten als das Material, das als Urbaustoff des Sonnensystems hergenommen wurde. Und aus den Meteoriten kann man radioaktiv mit radioaktiven Elementen eine Uhr ablesen. Und Meteoriten sind 4,5 bis 4,6 Milliarden Jahre alt. So alt ist die Sonne also auch. Und das ist in Einklang mit den theoretischen Rechnungen, also hier Experiment und Theorie, wunderbar. Und für ihr Alter, das heißt, es ist vor 4,5 Milliarden Jahren, ist die Sonne entstanden. Wir wissen also, vor 4,5 Milliarden Jahren war die Milchstraße natürlich 4,5 Milliarden Jahre jünger. Das heißt, die Anzahl der schweren Elemente an einem ganz bestimmten Platz in der Milchstraße war anders als heute. So, und jetzt geht's los. Die Sonne hat für ihr Alter, und sie ist 4,5 Milliarden Jahre alt, das ist ein Stern im besten Sternenalter, hat für ihr Alter eine viel zu hohe Metallizität. Nun gibt es Kollegen, die sagen, die kann da nicht entstanden sein, wo sie heute ist. Die muss weiter innen entstanden sein. 6000 Lichtjahre weiter innen müsste sie entstanden sein. Und dann langsam nach außen gewandert sein. Denn ist ja klar, je näher ich dem Zentrum der Milchstraße komme, umso höher ist die Metallizität. Also müsste dieser Stern, also ich rede die ganze Zeit nicht von irgendeinem Stern. Die Milchstraße hat 100 Milliarden Sterne. Ich rede von unserem Stern, nur von unserem Stern. Dieser Stern hat eine außerordentlich hohe Metallizität, die man meint, damit erklären zu können, dass sie 6000 Lichtjahre weiter innen, also näher zum Zentrum entstanden ist und dann in den letzten 4,5 Milliarden Jahren 6000 Lichtjahre gewandert ist, migriert, wie das so schön heißt. Und das ist nicht einfach zu erklären. Denn die Sonne hat eine andere merkwürdige Eigenschaft, neben ihrer sehr geringen Rotation, die dreht sich ja sehr langsam, eben nur eine 2 Kilometer pro Sekunde, während sich alles um sie herum ja sehr schnell dreht, die Planeten drehen sich sehr schnell und so weiter. Wie sie das gemacht hat, das müssen wir bei Gelegenheit auch mal unter dem Stichwort Drehimpulstransport müssen wir das mal behandeln. Das war ein weites Feld. Nee. Sie hat auch noch die Eigenschaft, dass sie eine unglaublich geringe Eigengeschwindigkeit hat. Also Eigengeschwindigkeit relativ zu der allgemeinen Rotation. Viele Sterne in unserer Umgebung, also in der Umgebung des Sonnensystems, haben eine fünfmal höhere Eigengeschwindigkeit. Das heißt, sie bewegen sich relativ zur Rotation der Scheibe viel, viel schneller als die Sonne selbst. Was da passiert? Und das führt uns nun also zum ganz merkwürdigen Ding, was man nicht so ohne weiteres zusammenbringt mit dieser Wanderungsbewegung. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch entsinnen, aber Unsere Milchstraße ist ja eine Scheibengalaxie. Also das heißt, es ist eine große Scheibe, die sich dreht. Und nun, zusätzlich zu dieser drehenden Scheibe ist unsere Milchstraße eine Spiralgalaxie. Das heißt, in der Scheibe drehen sich große Spiralarme, wie so ein großer Rührlöffel drehen sich durch die Scheibe durch. Das heißt, diese Spiralarme drehen sich anders als die Galaxienscheibe unten drunter. Die drehen sich wirklich relativ zu dieser Sternscheibe, die unsere Milchstraße ausmacht. Und jetzt ist es so, dass in den Spiralarmen die Gaswolken entstehen. Und da, wo die Gaswolken entstehen, entstehen die Sterne. Und da, wo viele Sterne entstehen, gibt es viele Supernova-Explosionen. Soweit so gut. Und ist natürlich klar, wenn ein Stern explodiert, da sollte man nicht in der Nähe sein. Jetzt ist es so, dass die Eigenbewegung unserer Sonne, wie ich ja eben sagte, sehr gering ist. Und es zeigt sich aus genauesten Beobachtungen unserer Umgebung, wo die Sonne eigentlich ist. Also wenn ich zum Beispiel sage, die Sonne ist 27.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt, ja, dann müssen wir ja irgendwoher wissen. Und das wissen wir, weil es einen Satelliten gegeben hat, den Hipparcos-Satelliten, der unsere Position am Himmel sehr genau vermessen hat. Und daher wissen wir auch, wie ist die Lage der Sonne relativ zu dem Spiralarm. Ja? Okay. Relativ zum Spiralarm. Und sie muss so sein, dass sie mit dem Spiralarm, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, korrotiert. Korrotiert. Das heißt, die Sonne bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit um das Zentrum der Milchstraße herum wie der Spiralarm. Der Spiralarm ist ja ein starrer Rührlöffel, der hat praktisch eine konstante Rotationsfrequenz. Ein starrer Rührlöffel. Und die Sonne bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Spiralarme. Das heißt, seit ihrer Geburt offenbar hat die keinen Spiralarm mehr gekreuzt. Das ist zumindest das, was die Daten von Hipparcos durchaus möglich machen. Dass also, wenn man sich das mal überlegt, nehmen wir mal an, die Beobachtung und diese Theorie der Sonnenmigration hat recht. Dann muss die Sonne also im Innern 6000 Lichtjahre weiter innen entstanden sein. Dann ist sie gewandert. Und sie ist jetzt nicht irgendwo hingewandert, sondern sie ist genau auf den Radius gewandert, fast genau auf den Radius gewandert, wo sie sich exakt mit den Spiralarmen mitbewegt. Und das die ganze Zeit. Denn es gibt keinen Hinweis darauf, dass wir in der Nähe von einer Supernova gewesen sind in den letzten 4,5 Milliarden Jahren. Nichts davon. Das würde man tatsächlich spüren. Das würde man tatsächlich merken. Und jetzt kommt's. Das ist ja alles ganz schön. Aber was hat denn das für eine... Gut, soll man daraus jetzt ein großes Fass machen? Ne? Aus der Tatsache, dass man jetzt eben, dass wir um einen Stern herum sind, der eben na, diese Eigenschaften hat. Vielleicht ist es ja gar nichts Besonderes. Wissen Sie, Dinge werden immer dann was Besonderes, wenn man eine größere Menge an Daten hat. Und man feststellt, oh, da springt aber etwas heraus. Da ist etwas aus der allgemeinen Menge der Daten, springt etwas ins Gesicht, da spitzt sich etwas zu. Und was ist da so Besonderes? Diese hohe Metallizität der Sonne. Wenn das wirklich was Bemerkenswertes ist für unseren Stern, dann will ich Ihnen das eine sagen. Wir wissen von ungefähr 130 anderen Sternen in der Sonnenumgebung, die haben Planeten. Und deren Metallizität ist mindestens so hoch wie die der Sonne, meistens sogar noch höher. Wenn das ein Zusammenhang ist, dass die Planeten nur da entstehen, wo es genügend schwere Elemente gibt, was natürlich uns völlig einleuchtend ist. Man kann nur schwere Planeten machen, also erdähnliche Planeten, wenn man schwere Elemente hat. Ja? Wenn aber nur da Planeten wirklich möglich sind, wo mindestens so viele schwere Elemente da sind wie bei der Sonne, dann würde das heißen, dass in der Milchstraße erst seit 4,5 Milliarden Jahren überhaupt Planeten gemacht werden konnten. Möglicherweise, wenn das Leben auf diesem Planeten genauso langsam war, wenn es das überhaupt gibt, aber wenn es da ist und es ist genauso langsam wie auf der Erde gewesen, dann gehören wir zu den allerersten Bewohnern der Milchstraße. Und das finde ich ist eine ziemlich starke Aussage, aus einer Metallhäufigkeit in einem Stern ableiten zu können, woher wir kommen. Also es gilt Pascals Satz, wir sind schließlich Sternenstaub, die Welt um mich herum ist in mir.